Sie hören Studio 9 im Deutschlandradio Kultur. Sie kann leise, subtil beeinflussen. Sie kann lautstark einschüchtern. Sprache ist Macht. Sprache kann in eine bestimmte Richtung lenken. Sprache ist überhaupt nicht egal. Nein. Und so war Sprache auch ein Thema heute für Angela Merkel in der Generaldebatte im Bundestag, als es ja eigentlich um die Flüchtlingspolitik ging. Hat sie gesagt, wenn auch wir anfangen, in unserer Sprache zu eskalieren, gewinnen nur die, die es immer noch einfacher und noch klarer ausdrücken. Und ja, wünscht sich damit quasi eine vorsichtigere, eine gemäßigtere Sprache. Man kann natürlich schon aber auch fragen, ob die Sprache, die Angela Merkel sonst nutzt, nicht vielleicht auch Teil eines Problems ist, weil sie ja auch nicht selten unklar bleibt und wenig greifbar spricht. Da gibt es dann immer mal wieder Sätze ohne wirkliche Aussage oder Ende. Aber wie auch immer, mit ihrem Wunsch nach einer gemäßigten Sprache, da dürfte sie auf jeden Fall offene Türen in Bayern einrennen. Aber glaube ich nicht bei der CSU. Nee, nicht bei der CSU, aber dafür beim Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverband. Der sorgt sich nämlich um unsere Sprache und in der Folge dessen um unsere Demokratie. Hat heute ein entsprechendes Manifest veröffentlicht. Simone Fleischmann ist Lehrerin und Präsidentin des Verbandes. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Wir erleben, heißt es bei Ihnen, eine Sprache des Hasses, eine Verrohung im Netz wie im Alltag. Was meinen Sie genau damit? Nun können wir uns ja alle schlimmste sprachliche Dinge zu Genüge vorstellen, kennen Beleidigungen aus dem Netz. Meinen Sie nur dieses Extreme oder fängt das Problem, das Sie beobachten, vorher an? Ist es subtiler? Wir erleben als Lehrerinnen und Lehrer Kinder und Jugendliche, die aufgreifen, was in der Gesellschaft insgesamt gesprochen wird, die wiedergeben, was in Medien gechattet wird, die einfach den Satz sagen, den die Eltern am Kaffeetisch am Abendessen sagten. Und das macht uns Sorge, weil wir oftmals Jugendliche erleben, die einfach nachlabern, wenn ich das mal so flapsig formulieren darf, und durch die Sprache dann aber auch in Konflikte geraten und da auch oft dann Handlungen folgen. Mhm. Ich würde sehr gerne an einem Beispiel aufzeigen. Wir haben in der politischen Diskussion auch eine gewisse Hau-drauf-Mentalität. Ich habe des Öfteren jetzt gehört, auch im Fernsehen und im Radio, dass Politiker sagen, da hauen wir jetzt mal richtig drauf. Ja, was macht denn ein Kind damit, ein Jugendlicher, wenn er wahrnimmt, Konflikte wären mit Haut drauf gelöst? Er löst sie so, er haut dann hin. Und das macht uns im Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverband sehr zu schaffen. Und wir haben wirklich Angst, dass die Stimmung, die in der Politik, in der Gesellschaft, in der Wirtschaft herrscht, so wie es auch Frau Bundeskanzlerin bespricht, in den Kindern zu einer Verrohung führt. Und die Kinder sind die Gesellschaft von morgen und unser Auftrag ist, dem entgegenzuwirken. Das heißt, Sie erleben etwas, was wir, wenn wir es aus dem Netz kennen, dann kennen wir es ja als ja, so einen anonymen Raum, wo die Leute schnell auch mal besonders deutlich und besonders krass Sachen sagen können. So wie Sie das jetzt beschreiben, klingt das so, als würde das 1:1 auch an die Schulen getragen? Die Schule ist der Spiegel der Gesellschaft, wie die Kinder auch. Du hast in einer 8. Klasse zum Morgengespräch vielleicht einen Artikel aus der Zeitung dabei und lässt die Schülerinnen und Schüler über die Integration der geflüchteten Familien diskutieren. Dann hast du den Satz, also meine Eltern sind eigentlich der Meinung, dass diese scheiß Ausländer raus sollen. Dann hast du ein anderes Mädchen, die sagt, jetzt Moment mal, meine Mama, die ist im Helferkreis engagiert. Gestern waren wir erst in der Turnhalle und haben dort Klamotten hingebracht. Somit hast du die wohlgefeilte und oftmals sprachlich gute, politisch hohe Diskussion direkt im Klassenzimmer mit Jugendlichen, die 16 Jahre alt sind, und hast als Lehrerin die Verantwortung, jetzt hier aufzufangen, was diese Kinder miteinander diskutieren. Es klingt in Ihrem Manifest allerdings sehr stark, als ob das Ganze vor allem an der aktuellen Politik orientiert ist. Wenn ich Sie jetzt so höre, dann geht es aber wirklich auch um die verrohte, brutale Jugendsprache, die natürlich teilweise auch zu Hause sozusagen gelehrt wird, ist übertrieben, aber wo vieles nachgeplappert wird. Sie haben vollkommen recht. Der Auslöser ist der Satz, wir schaffen es und die Diskussion ein Jahr lang drüber in der Politik. Selbstverständlich die Integration der Flüchtlingskinder an unseren Schulen. Aber was wir anmahnen ist, dass Andersartigkeit, das Andersdenkende, Andersausschauende, Anderssprechende sehr häufig von Schülerinnen und Schülern an den Rand gestellt werden. Und wir müssen als Erwachsene Vorbild sein und dürfen das nicht tun. Und es zeigt sich halt aktuell, dass Entgleisungen passieren und politisch hochverantwortliche Persönlichkeiten in der Sprache oft mal eskalieren. Und wenn dann ein Jugendlicher zum Beispiel sagt, hey du schwule Socke, oder zu einer Lehrerin in einer Art und Weise sich artikuliert, die grenzüberschreitend ist, dann sind es für uns Zeichen in Schule, die uns Alarm schlagen lassen und wo wir möchten, dass die Kinder und Jugendlichen geschützt werden und lernen, demokratische Prozesse, respektvollen Umgang, gute Diskussion zu leben. Ja. Würden Sie denn aber einen Unterschied machen zwischen, Sie haben jetzt dieses Beispiel schwule Socke genannt, also zwischen so einem jugendsprachlich verroten und einem politischen, also eben zum Beispiel, weil es von zu Hause vom Tisch kam, die Beschwerde über die ganzen Ausländer, die zu uns kommen und das wird dann in die Schule in eine Diskussion getragen. Würden Sie da irgendwie anders gewichten oder würden Sie sagen, es ist völlig egal, worum es geht, es ist verroht und es ist beides gleich gefährlich? Also ich möchte sagen, es geht uns im Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverband darum, Haltung zu zeigen. Haltung zählt, heißt das Manifest. Und es ist jetzt egal, welche Grenzüberschreitung gerade passiert ist. Schule hat den Auftrag, zu bilden und zu erziehen, ergänzend zum Elternhaus. Ich bin der Meinung, immer dann, wenn was nicht mehr respektvoll ist, wenn Hass, Aggression eine Rolle spielt und wenn ich mich verletzt fühle, wir haben es als Würde des Menschen sogar formuliert und auf das Grundgesetz bezogen, dann müssen wir einschreiten. Grenzüberschreitungen im Wort führen dann auch zu Handlungen. Und wir wollen doch eine Gesellschaft haben, die nicht von Spaltung, Brutalität und Rücksichtslosigkeit geprägt ist, sondern wir wollen eine Gesellschaft haben, die weltoffen ist, die respektvoll ist, wertschätzend ist. Und insofern mache ich keinen Unterschied, wenn es um Grenzüberschreitungen gegenüber anderen Schülern oder Lehrern oder anderen Persönlichkeiten geht, müssen wir innehalten und Halt sagen. Mhm. Haltung zeigen ist das eine. Auf der anderen Seite, Sie als Pädagogen, die Kinder verbringen einen großen Teil ihres Tages in der Schule. Da sind ja auch Sie als Pädagogen gefragt. Was tun Sie konkret in der Praxis, um dagegen anzugehen? Ja, diese Frage ist genau die richtige, weil wir wollen nicht nur ein Manifest schreiben und heute in den Medien sein, sondern wir wollen dieses auch leben. Das heißt, in der Schule, wenn du in der Aula hörst, dass einer scheiß Ausländer schreit, dann bist du gefragt, dann gehst du hin, dann gibt es nichts Wichtigeres, wie dieses Kind, diesen Jugendlichen zu befragen, was er da jetzt gesagt hat, was der Hintergrund ist, in den Dialog mit ihm zu gehen. Wenn du spürst, dass eine Elternversammlung sehr stark am Kippen ist und die Eltern dir eigentlich klar machen wollen, muss denn das sein, dass diese Flüchtlingskinder hier so viel Betreuung kriegen? Mein Kind leidet darunter. Dann musst du hinstehen als demokratische Persönlichkeit, als Vorbild und in beiden Fällen agieren und dich zeigen, Haltung zeigen und nicht wegducken. Fordert Simone Fleischmann, die Präsidentin des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbandes. Wir haben mit ihr gesprochen über ihr Manifest gegen die Verrohung der Sprache. Vielen Dank und viel Erfolg damit. Ich sage herzlichen Dank.